Wieder andere Höllenfahrten erleben wir in den mittelalterlichen Weltgerichtsspielen, die vom jüngsten Tage handeln, an dem Gott Vater die Guten ins Himmelreich beruft, die Sünder aber dem Teufel überantwortet. So auch im Berner Weltgerichtsspiel. Dann winkt unser Herr den Teufel. Sie sollen die Sünder aus seinen Augen führen. Die verfluchten Seelen schreien und klagen. O weh, wie sind wir so sehr verflucht. Den Abgrund haben wir selbst gesucht. Gott hat nicht nur uns verdammt, sondern unsere Bosheit insgesamt und unsere große Missetat. Das bracht uns auf den Höllenpfad. Gottes Marter ist an mir verloren. Seinem Blut und Schweiß hat ich abgeschworen, gar sehr, mit schlimmen Eiden. Dafür muss ich heute leiden. Mit meinem bösen Munde verachte dich Gottes Wunde, sein Grab und auch sein Herz. Billig ist darum mein Schmerz. Der Teufel erwidert: Schweig, fort in den Höllengrund, oder ich schlag dich auf den Mund. Euer Schreien ist zu spät, als Sklaven alle mit mir geht. Auf diese Abfuhr folgt die Klage eines Zinswucherers. Danach sagt Luzifer zu den Verdammten: Zu meinem Dienst steht ihr allein, ihr habt getan den Willen mein. Euch ist's bestimmt, wie mir geschah, als ich meine eigene Schönheit sah, die Gott an mich gewandt im paradiesischen Land. Schönere Kreatur nie ward, als ich nach meiner Art. Ich konnte mich weder zusammennehmen, noch meinen Mutwillen bezähmen. Ich wollte allein sein, gleich der Schönheit vom ganzen Himmelreich. Doch wegen meiner Hoffart der Großen ward ich bald zur Hölle verstoßen, und ich kann nichts dagegen machen. Wer mich sieht, der kann nicht lachen. Gott erzeigte sich euch mild und erschuf euch nach seinem Bild. Er hat auch den bitteren Tod erlitten für euch, dazu große Not. Er gab euch Gut und Ehre, dazu viel weise Lehre. Das wolltet ihr erkennen nicht. Deshalb hat Gott euch auch Gericht und hat euch geboten zu dieser Stund, dass ich euch führe in den Höllenschlund.